Während der Untersuchungsrichter die Lebensgefährtin des Räubers Hölzerlips verächtlich als Konkubine oder Beischläferin abtat, sprach dieser zärtlich und liebevoll von seiner Geliebten oder seiner Frau und äußerte sogar einmal, dass die Treue und Liebe einer Landstreicherin in der Not mehr wert sei als die Tugend der rechtmäßigen Eheweiber. Der Heidelberger Stadtpfarrer hatte solch eine Räubermoral nichts entgegenzusetzen. Er wusste ja, dass die meisten Pfarrer die Vaganten nicht verheiraten wollten oder durften. Ohne Papiere, ohne festen Wohnort gab es keine Heirat. Wenn also die Heimatlosen als Mann und Frau auf der Straße zusammenlebten, begingen sie allein damit schon eine Straftat und Sünde, das Konkubinat. Dafür wurden nicht nur die Männer hart bestraft, sondern auch die Frauen mitsamt den Kindern. Im Großherzogtum Baden zum Beispiel mit einem Jahr Arbeitshaus, in Bruchsal mit Auspeitschung und Landesverweis. Strafen, die nichts besserten, sondern die Not nur vergrößerten. Zur eigenen Moral der Räuber und Vaganten gehörte schließlich auch ein sehr persönlich gefärbtes Christentum. Selbstverständlich sahen sie Gott voll und ganz auf ihrer Seite. Vor Raubzügen wurde sogar manchmal regelrecht gebetet. Zum einen, dass man reiche Beute machen möge, zum anderen aber auch, dass es kein Unglück und keine Opfer geben solle, dass kein Blut fließen möge. Aus nahezu allen Liedern, die von Manne Friedrich überliefert sind, lässt sich eine große Traurigkeit ablesen, eine grundsätzliche Ablehnung des Räuberberufs. Denn in der Tat, kriminell waren die meisten Räuber ja nicht aus Neigung und aus Spaß am Vergnügen. Selbst Hölzerlips und Manne Friedrich hätten sich lieber redlich ernährt, als ihren Lebensunterhalt zusammengeraubt. Meine Mutter war eine gute Frau und sehr streng. Einmal, als wir bei Bauersleuten betteln waren und ich mir einen Streifen Speck heimlich nehmen wollte, hat sie mich unter Tränen arg verprügelt und hinterher mit uns zum Herrgott um Vergebung meiner Sünde gebetet. Immer hat sie mit uns gebetet, mehrmals am Tag, unter freiem Himmel. Und mir außerdem lesen, schreiben und den Katechismus und viele fromme Lieder beigebracht. Wir durften nichts Unrechtes tun, darauf hat sie gut geachtet. Und immer, wenn wir auf unseren Bettelzügen einmal am Straßenrande ein Plätzchen zur Ruhe fanden, haben wir aus der Bibel gelesen. Viele Räuber und Vaganten hatten ihr eigenes christliches Gesangbuch im Kopfe. Vor allem der Manne Friedrich war nicht nur ein Poet, sondern auch ein Prediger der Landstraße. Er wusste viele Bibelsprüche und Gesangbuchverse auswendig. Bis in seine letzten Stunden hinein konnte er schlagfertig mit seinem Seelsorger über theologische Fragen sprechen. Viele seiner Lieder sind denn auch alten Kirchenliedern wie »Ein feste Burg« nachgebildet und stellen immer wieder das vorgebliche Christentum der Obrigkeit und der Amtskirche in Frage. In den Augen der Heimatlosen war Jesus ja schließlich auch ein Nichtsesshafter, ein Anwalt der Armen und Gedrückten, der mit ihnen über die Landstraßen zog und die Not teilte. In einem Puppenspiel, das Manne Friedrich in seiner Gefängniszelle geschrieben hat, findet sich die Hoffnung auf eine künftige, bessere und gerechtere, weil christliche Weltordnung. Dächt jeder dran, was Christus spricht. Die armen Leute vergesset nicht. So würde man davon nichts wissen, dass unser eins hat rauben müssen. Drum wehe dem, der daran schuld, dass man die armen Leute nicht duldt.